ihr es glaubt oder nicht, ein Jungfernhäutchen brennt uns. Das Höllenfeuer und mich. Ich hab nichts gewusst. Gar nichts. Das Scheißleben, dachte ich, wird ewig wie ein Rosenkranz. Ewig wie der Tinnitus im Ohr, den ich seit Vietnam hab. Hab's im Fernsehen gesehen. Dieses rennende, brennende Kind. Apropos Scheißleben, ich hab's nicht so gemeint, ich hab's genossen, ich bin nicht undankbar, und der zweite Schuss traf mich beim Sackhüpfen ins Aug. Sportlich, sportlich bis zum Schluss, das ist meine Methode. Wisst ihr, ich bin vorsichtig, man weiß ja nie, wen man da unten so trifft. Sicher nicht nur den Teufel, vielleicht auch Gott oder meinen Mörder, aber der kommt in den Himmel, weil er bereut hat. So wie bei Edgar Allan Poe. Und zu Ende war es, alles aus. Der Traum vom Ruhm wurde zum Trauerfall für wenige. Und die liebten mich. Nicht wirklich. Dein Herz schlug noch. Es pochte. Es war das Herz eines Mörders. Ich verzeihe dir. Meines pochte nicht mehr. Gibt's da unten auch Sackhüpfen? Augenblick der Entscheidung, er naht. Du kommst die Treppe herauf und wirfst mich gegen die Wand. Du küsst meine blauen Lippen, du Hurensohn, und die Waffe, die eine Dienstwaffe ist. Und du stehst ja im Dienst für Jesus Christus. Halt's Maul, sagst du, und schießt mir den Bauch. Ich sehe dein aufgedunsenes Gesicht. Ich starre dich an, dein Herz pocht. Der Stahl trifft mich ins Auge. Rechts oder links ist zum ersten Mal so ziemlich scheißegal. Ob oben oder unten, ich weiß nicht mehr wo. Das ist Halleluja. Halleluja. Jetzt bin ich bei dir, lieber Gott, mit meinem einen Auge. Komm, lass uns ein Tänzchen wagen. Nimm das Maul nicht so voll. Blasphemie steht dir jetzt wirklich nicht mehr gut an. Lass es einfach. Lass einfach dein Gott bashing. Halleluja.